An jede Ecke hat soziale Drogen, die da stehen. Verarmung, Vergewaltigung mit 14 auf den Strich. Das alles ist hier längst normal, doch für uns nicht. Denn wir sind die stolzen Jungs aus dem deutschen Land. Gegen die Unarten der Zeit stehen wir Hand in Hand. Wir halten zusammen und uns trägt niemand gleich. Also kommt mit uns, dann seid ihr auch nicht mehr allein. Die Regierung schmeißt mit Geld und Geld, Kredit für Hilfs und Bund. Doch mit Geld haben wir kein Problem, das holt sich von uns. Mit vollen Händen würden unser Geld rausgeschmissen. Und trotz das hier schon lange an. Sie haben uns beschissen. Denn wir sind die stolzen Jungs aus dem deutschen Land. Gegen die Unarten der Zeit stehen wir Hand in Hand. Wir halten zusammen und uns trägt niemand gleich. Also kommt mit uns, dann seid ihr auch nicht mehr allein. Es gibt noch ein paar Skins, die zu ihrem Lande stehen. An eine weite Zukunft glauben, alte Wege gehen. Voll geht auf, schlusslos, es wehrt sich jeder Mann. Auch das Gewalt ist seinem eigenen Land, es wieder richtig atmen kann. Denn wir sind die stolzen Jungs aus dem deutschen Land. Gegen die Unarten der Zeit stehen wir Hand in Hand. Wir halten zusammen und uns trägt niemand gleich. Also kommt mit uns, dann seid ihr auch nicht mehr allein. Also geht mit uns, geht mit uns, geht mit uns voran. Geht mit uns, geht mit uns, geht mit uns voran.